Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Talkradio-Woche. Die ist ein bisschen kürzer als geplant, wegen des Feiertags hier in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht ist, wie immer, in der Nacht von Donnerstag, nein, nicht von Donnerstag, von Montag auf Dienstag unsere Sendung ganz offen für eure Themen. Ihr seid die Themenvorgeber. Also über was habt ihr Lust, euch zu unterhalten, mit mir zu unterhalten? 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer, und die Faxnummer 0800 5678 110. Bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer auf das Fax draufzuschreiben. Muss ich immer wieder sagen, weil die Leute oder einige Leute es doch immer wieder vergessen, damit wir euch dann auch zurückrufen können, falls wir euch zurückrufen wollen. Petra begrüße ich ganz herzlich. Petra ist 26 Jahre alt. Hallo. Petra, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass mein Freund nicht mit mir schlafen möchte. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Er sagt, er wäre von allem Weltlichen ab, er hat sein Sexualleben ausgelebt. Er wäre von allem Weltlichen ab? Ja, aber keine Lust mehr. Aha. Ist er irgendwie auf einem religiösen Trip? Nee, das nicht. Wie lange seid ihr, erstmal die Fakten, wie lange seid ihr zusammen? Fast ein Jahr. Das ist ja noch nicht so sehr lange. Nee. Und seit wann will er nicht mehr? Seit letztes Jahr Oktober. Seit letztes Jahr Oktober? Ja. Das ist dann ja schon eine ganze lange Zeit. Ja. Das heißt, er will jetzt schon länger nicht, als er wollte damals. Damals wollte er ständig, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, aber nicht lange. Wann habt ihr euch kennengelernt? Im Juni. Ja, also das war dann nicht so eine ganz lange Zeit. Ne? Von Juni bis Oktober wollte er ständig. Wie viel Mal am Tag? Wenn es ging, zwei, dreimal. Zwei, dreimal. Das war dir dann schon wieder ein bisschen zu viel wahrscheinlich? Nö, eigentlich nicht. Das stelle ich da wieder. Ich stelle wieder viel zu viel Gutes. Nein, Schatz beiseite. Und dann schlagartig ab Oktober wollte er nicht mehr? Mit einmal. Wir sind umgezogen und mit einmal nichts mehr. Gar nichts mehr? Nee, ich muss wirklich bitten und betteln, dass ich einmal im Monat dann fast bekomme. Und wie ist das dann, wenn ihr einmal im Monat miteinander schlaft? Dann ist es okay. Dann ist es auch leidenschaftlich von seiner Seite. Leidenschaftlich, schön. Mhm. Ja, wie kann man sich, welchen Reim soll man sich darauf jetzt machen? Ich weiß es nicht. Er sagt, dass er da gar keine Lust mehr drauf hat? Er hat gar keine Lust mehr drauf. Wie alt ist er? 30. Und warum hat er keine Lust mehr darauf? Hast du da mal so ein bisschen gebohrt und gepuzzelt bei ihm? Ja klar, ich sprach natürlich auch ständig, ob es an mir liegt oder so. Nein, es liegt nicht an dir, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe mein Sexualleben ausgelebt. Mit 30 Jahren? Ja, ich weiß. Und plötzlich seit Oktober 1998 ist das Sexualleben ausgelebt? Ja. Das ist doch alles Lug und Trug. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also eine andere Frau hat er mit Sicherheit nicht. Ja, das war jetzt meine Frage. Bist du ganz sicher? Man sagt 100%ig sicher. Er kann gar nicht weg, weil ich ihn wirklich auf Schritt und Tritt kontrolliere. Mhm. Also da, wo er hingeht, gehe ich auch hin. Und er hat also keine Chance, eine andere Frau zu haben. Vielleicht ist das aber auch so eine Sache, die nicht so ganz in Ordnung ist, Petra. Vielleicht erdrückst du den auch gar zu sehr, wenn du sagst, der kann gar nicht anders. Ich habe den voll in meinen Fängen. Ja, nur ich sage mal, so wie ich das von früher von ihm weiß, war er wohl ein Halodri. Also alles, was ich bei 3 auf Bäume war, hat er genommen. Ne? Und deswegen lasse ich ihn auch nicht gerne alleine weg. Ist ja auch verständlich irgendwo. Ne? Dennoch kann es ihn natürlich erdrücken. Ne? Mich würde es erdrücken, wenn ich auf Schritt und Tritt von jemandem beobachtet würde, von einem Partner, was heißt beobachtet, dass er ständig bei mir ist und mich an der Angel hat quasi, an der Leine hat. Hm. Onaniert er, weißt du das? Ich habe es noch nicht mitbekommen. Fragst du ihn danach? Ja. Und was sagt er? Er sagt nein. Auch nein? Nein. Hm. Dubios. Ich meine, ich weiß nicht, was er macht, wenn ich nicht da bin oder wenn ich schlafe, das weiß ich natürlich nicht. Ob er mich dann belügt, das weiß ich natürlich nicht. Das ist für dich so kein schönes Leben, ne? Könnte ich mir vorstellen. Nö. Einmal im Monat und dann musst du ihn denn dann auch noch dahin richtig drängen, oder? Ich muss ihn drängen. Richtig. Ja. Also das geht immer nur die Initiative von dir aus. Richtig. Nie von ihm. Nein. Dann allerdings fluppt's dann auch. Dann fluppt's auch. Mhm. Das heißt, wenn du nichts machen würdest, liefe überhaupt gar nichts. Richtig. Mhm. Ja, Peter, so kann man nicht leben. Ja, das, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist keine Grundlage für, also wenn es sei denn, du liebst diesen Mann so abgöttisch, dass du sagst, ich verzichte darauf. Aber dann hättest du immer noch ein Recht, genau zu erfahren, was dahinter steckt. Ich glaube dem das nicht, so wie du es gerade beschrieben hast, dass er nun plötzlich mit 30 ins abgeklärte Alter kommt und sagt, ich brauche keinen Sex mehr, glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht irgendwie. Ja, aber mehr als fragen kann ich ihn doch nicht. Also, du kannst ihn aber noch ein bisschen, du kannst ihn auch ein bisschen mehr löchern, du kannst ihn auch mehr unter Druck setzen. Nach dem Motto, wenn das nicht funktioniert, dann können wir so nicht mehr zusammen sein. Dann lass uns einfach gute Freunde sein, dann lass uns kein Paar mehr sein. Das Druckmittel habe ich schon ausprobiert, das bringt bei ihm nichts. Dann sagt er ja, ein trenn dich von mir, ganz einfach. Er ist also so abgestumpft, sage ich jetzt mal. Man kann gar kein Druckmittel dafür. Kann es sein, dass der Mann dich überhaupt gar nicht mehr liebt? Ich weiß es nicht. Klingt mir fast so. Ich kann es nicht. Wenn der einfach sagt, na gut, dann trennen wir uns halt. Und der aus irgendwelchen Gründen, die jetzt nicht klar sind, nicht von alleine den Schritt unternimmt. Ich weiß es nicht. Du hast den in deinen Krallen, so klingt das. Ja. Ne? Und er legt gar keinen großen Wert auf dich. Wenn er sagt, na gut, dann gehe ich. Ja, nur hat mir nur halt gesagt, dass er also nicht mehr einer Frau hinterherläuft. Wenn sie meint, sie muss gehen, dann soll sie gehen. Mhm. Also Petra, ich würde an deiner Stelle dann auch dieses Risiko in Kauf nehmen. Ja. Dann seid ihr eben auch nicht füreinander geschaffen, wenn das eben so nicht funktioniert. Und wenn er dann wirklich geht, dann liebt er dich auch nicht. Dann ist es auch richtig, dass er geht. Mhm. Dann ist es schmerzhaft für dich eine Weile, aber dann ist es halt aber auch, dann soll es dann auch so sein. Ja. Also Poker jetzt mal richtig hoch. Vielleicht passiert auch noch was ganz Neues, dass er doch merkt, so funktioniert nicht. Oder es bricht irgendwas aus ihm raus, das eure Beziehung vielleicht auch nochmal ein bisschen vitalisiert. Mhm. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Petra. Wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, über was auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111. Tanja ist dran und Tanja ist 24 Jahre alt. Hi. Hallo Jürgen. Ja. Also erstmal möchte ich dir mal sagen, deine Sendung finde ich echt klasse. Danke. Und dann möchte ich mir so beiläufig meinen besten Freund grüßen. Das wollten wir jetzt schnell noch irgendwie so rein. Ja, das machen wir jetzt ganz schnell mal. So, und zu meinem Thema. Hey, halt. Wie heißt der beste Freund denn? Christoph, aber er weiß schon, wen ich meine. Christoph, und der guckt jetzt auch zu? Bestimmt. Ist das dein bester Freund oder dein Lover? Beides. Ah, das ist toll. Das ist das allerschönste Kompliment, was man anmachen kann. Du bist mein bester Freund und du bist mein Lover. Ja, aber das ist doch überhaupt nicht mein Thema. Nein, aber das finde ich grandios. Das gefällt mir so gut. Das ist das Schönste überhaupt, was es gibt. Wenn man einen Menschen findet, wo sich das beides so miteinander verbindet. Es ist nicht dein Thema. Entschuldige, dass ich jetzt da rumlaber. Wir kommen jetzt zu deinem Thema. Genau. Und ja. Das ist Natursekt und Dinkelspiele. Tanja. Ja. Solche Schweinereien machst du? Ja, so eine Schweinereien mache ich. Und das leidenschaftlich gerne. Und da war ich auch schon vor ungefähr 3 Monaten in der Sendung Piep mit einem Beitrag und in der australischen Zeitung mit dem Namen Red Set Magazine. So, mit ja. Bild und so. Die Australier interessieren sich für Tanja. Ja, klar. Also du interessierst dich für pinke Spiele. Ja, genau. Mit Christoph. Mit Christoph auch, ja. Auch, Christoph. Aber auch sehr so alleine und so mache ich das auch sehr häufig. Wie alleine? Wie machst du das denn alleine? Ja, das kommt irgendwie, plötzlich kommt es so über mich, dass ich so das Bedürfnis habe, mich einfach mal so einzupinkeln. Oder du bist doch ein Mädchen, ihr könnt euch doch gar nicht richtig schön einpinkeln. Wir Jungen können uns auf den Rücken legen und uns wunderbar bepinkeln. Ihr könnt das doch gar nicht so schön. Klar, das geht auch, wenn man dann so auf dem Bauch liegt und das so langsam so am Bauch unterläuft oder so. Das natürlich nicht mit so Schmackes über uns, ne? Ja, das stimmt, aber es geht schon ganz gut. Solche Sachen machst du? Ja. Wo machst du es? Ja, eigentlich... In der ja, Badewanne. Zu Hause, in der Kneipe, also so im Bett und auf dem Sofa und in der Kneipe. Moment mal, Tanja bepinkelt sich auf dem Sofa. Ja, genau. Und das schöne Sofa, was für teures Geld gekauft wurde? Das teure Sofa ist gar nicht so teuer und das hat einen Bezug, was man waschen kann und von daher ist das unter liegt eine Folie drunter. Von daher ist alles gar nicht so. Das ist schon alles vorbereitet. Ja, klar. In der Kneipe. Ja, nur dann natürlich nicht die volle Dröhnung. Also nicht so, dass der Sitz nass wird und so, aber schon so, dass ich das Gefühl habe, es wird feucht zwischen den Beinen. Du sitzt also bei einem Gläschen, bei einem gepflegten Gläschen Eierlikör, ne, was die Mädchen ja gerne machen, und lässt etwas unter dich dann. Ja, genau. Und warum machst du das? Weil das ein total tolles Gefühl ist, wenn sich so die Wärme so langsam ausbreitet und so, das ist einfach klasse. Ich stelle es mir sehr eklig vor, wenn alles plötzlich ganz nass und klebrig da unten ist. Das ist nicht eklig, das ist schön. Es ist schön. Aber genau nicht das wollte ich heute Abend auch nochmal sagen, dass ich es eigentlich überhaupt nicht gut finde, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die das einfach für schlecht halten. Ja, Deshalb ich meine, ich habe durch diesen Beitrag, den ich bei Piep da gemacht habe, ja? Ich hatte sehr, sehr viele Anrufe oder auch Faxe. Ich habe sogar einen Fax aus der Schweiz gekriegt, von wegen, dass es total klasse war und so. Mhm. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die das machen und auch gut finden. Ja, also deshalb reden wir jetzt drüber, damit wir werben jetzt für mehr Toleranz in der Gesellschaft. Ja, ne? Genau. Dafür für Anpinkler. Ja, genau. So, in der Kneipe machst du das. Du machst das aber, denn du entleerst nicht deine ganze Blase. Nein. Ne? Sondern so ein paar Tröpfchen spritzen dann raus. Ja, so ein bisschen. Halt. So ein bisschen. Für mich halt das Gefühl gibt, okay, da ist halt was nass und die Wärme, die sich so, ja, also so langsam entsteht und so. Gott, ja, warum nicht, ne? Also wenn es nicht stinkt und du keinen anderen damit belästigst, ist es ja egal. Ne? Also in der Öffentlichkeit, ich meine, in so einer Kneipe. Wie geht's denn dann weiter? Dann bist du also feucht und warm, also ich meine jetzt von der Kleidung her. Und dann? Gehst du nach Hause und? Ja, dann. Oder bleibst du dann auch länger in der Kneipe? Magst, genießt du dann dieses Gefühl? Das kommt drauf an, wie gerade so die Atmosphäre so ist. Ich meine, wenn das so mittendrin einfach so passiert, okay, dann bleibe ich halt da sitzen und genieße das Gefühl. Und das war es dann auch. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn, ja, wenn ich anschließend nach Hause gehe oder sowas, dass es erst so eine Sexorgie ausartet, weil ich mit einem Freund zusammen bin, der findet das auch total klasse. Mit Christoph. Mit Christoph, genau. Mhm. Dass er sich halt dementsprechend, dass er sich halt angetörnt findet oder so. Und ja, das war halt mehr raus jetzt. Macht Christoph das auch bei sich? Macht das auch, ist ein bisschen zurückhaltender auf der Art, also nicht so in der Öffentlichkeit und so, aber macht auch leidenschaftlich gerne. Was machst du vom Beruf? Ich? Ja, du. Oh, es ist eigentlich, bin ich Zahntechnikerin, aber momentan arbeitslos. Seit wann bist du arbeitslos? Seit einem halben Jahr. Als du noch Zahntechnikerin warst, hast du beim Zahntechniken solche Schweinereien auch gemacht? Nein. Nein, das nicht. Also das war tabu, während der Arbeit nicht. Da war das eigentlich auch noch nicht ganz so extrem. Da habe ich so mehr so zu Hause, so für mich alleine so. Ach so, dann ist das noch gar nicht so frisch. Also das wirkt erst oder entwickelt sich erst seit einem halben Jahr so richtig. Ja, genau. Ich habe zwar, also es fing an vor 4 Jahren, dass es so langsam losging, aber da war es halt wirklich mehr noch so, ja, für mich. Mhm. Also diese Anpinkelei oder die Spiele mit Urin, die hast du jetzt beschrieben. Und die andere Sache? Welche? Nee, du hast gerade gesagt, also so Urinspiele und was machst du noch gerne? Ja, halt so, ja, das war dieses selber Einpissen irgendwie so. Ach so, das war dann damit gemeint. War damit gemeint, ja. Ja. Also, wie lange bist du mit deinem Freund Christoph zusammen? Also, kennen tue ich ihn jetzt seit 2 Jahren. Wir sind allerdings nicht richtig zusammen. Das ist halt, wie ich eben gesagt habe. Das ist mein Freund. Ja, aber auch schon, ja. Als ihr euch das so offenbart habt, war dir das peinlich? Ein bisschen zu Anfang, ja. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass er da auch irgendwie so ein Faible für hat und das gar nicht mal so als negativ sieht. Ist es denn so, dass wenn ihr Sex miteinander habt, oder wenn du Sex hast, mit wem auch immer, dass ohne Pinkeln läuft nichts? Ist nein, das so? Nein, das nur extrem auch nicht. Auch nicht. Aber es hat, der Urin hat immer eine sexuelle Komponente bei dir in solchen Fällen. Ja, es ist schon so, dass es sehr häufig als Vorspiel dient. Also es ist nicht grundsätzlich so, es geht auch gut und gerne ohne. Aber wenn, dann ist das schon nicht schlecht. Und du machst das auch im Bett? Ich mach's doch im Bett. Ja, und das heißt, du triffst dann im Bett auch immer Vorkehrungen, also mit irgendwelchen Gummimatten oder Plastikplanen unter dir oder so. Ja, genau. Wenn es auch nur irgendwelche Handtücher sind oder irgendwas, was man da anschließend so ein bisschen was aufsaugt. Nun, hast du es gerade selbst erwähnt und es ist ja auch verständlich, dass natürlich jetzt viele Leute sagen, naja, vielleicht, wenn es hochkommt, mal unter der Dusche kann ich mir das vorstellen, mit meinem Partner mal so ein paar Tröpfchen loszulassen. Aber so wie du es beschrieben hast, sagen jetzt bestimmt sehr viele Leute, es ist ja doch sehr ekelhaft. Muss das denn nun auch noch sein? Das ist mir durchaus bewusst und das weiß ich. Und das wollte ich eigentlich irgendwie versuchen, dass man das ein bisschen, ich meine, vor, weiß ich nicht, weil ich mal vor 20 Jahren, da war selbst Thema Sex, wenn man darüber in der Öffentlichkeit darüber gesprochen hat, war ein absolutes Tabuthema. So, und ich denke mal, das ist ein Thema, was vielleicht jetzt irgendwie kommen kann, weil ich weiß, durch diese Sendung oder durch diesen Beitrag, den ich da bei Piep geleistet habe, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die es auch machen. Kann sein, vielleicht. In der einen oder anderen Spielform und Spielart, genau. Das kann sein, ja. Weil bei mir ist es nicht so, ich mache es nicht so extrem, also ich lasse mich nicht in den Mund pinkeln oder sowas, da stehe ich auch nicht drauf. Wollte ich gerade sagen, wo sind die Grenzen bei dir? Die bisherigen Grenzen, die können sich ja vielleicht noch ein bisschen verändern. Ja, also bis jetzt würde ich mal sagen, so, ja, bis zur Brust abwärts, so in dem Bereich ist es okay, finde ich auch schön. Aber höher nicht. Naja, also wir haben ja auch lange gelernt, viele Jahre von der Kollegin Carmen Thomas, dass man den Eigenurin auch sehr gut therapeutisch benutzen kann. Aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Ja, Tanja, also wir sind alle jetzt viel toleranter geworden nach diesem Gespräch. Das hoffe ich. Ne? Und wenn mal demnächst neben uns irgendein Mädchen sitzt und wir gucken so zwischen die Beine, was man natürlich nie tut, aber das sieht ein bisschen nass aus, wissen wir, dieses Mädchen hat eine solche Leidenschaft und wir sagen, warum nicht? Ne? So, genau, so machen wir es. Warum nicht? Es ist einfach eine schöne Sache, die irgendwo irgendwie dazugehört und warum soll man das immer als schlecht machen? Ja. Ah, jetzt aber ganz zum Schluss nochmal gesagt, mich wird's abtören, wenn ich ein Mädchen kennenlernen würde, einen Jungen kennenlernen würde, der so drauf ist. Ja gut, wenn es gleich vielleicht so zu Anfang da, wenn du es gleich so kennenlernen würdest, aber wenn es irgendwie, was weiß ich, zum Sex kommt oder die sagt dir irgendwann mal, okay, ich habe vielleicht diese Leidenschaft, würdest du es vielleicht nicht mal ausprobieren? Würdest du es ausprobieren? Bis zu einem gewissen Punkt vielleicht ja. Na, siehst du, das ist doch schon mal eine gewisse Toleranz. Ist das schon mal auch ein Anfang, ne? Ja, klar. Ich würde nie verlangen, dass jemand das mitmacht als mein Partner. Ist mir klar. Nur ich finde es toll, wenn es jemand freiwillig passiert. Klar, das ist natürlich dann sehr schön, wenn man dann zueinander kommt, klar. Wir grüßen Christoph nochmal. Ja. Ne? Christoph hat uns verfolgt. Hoffe und ich? Ihr werdet euch natürlich jetzt gleich anrufen, wie ich euch kenne. Bestimmt, ja. Tschüss, Tanja. Ja, tschüss. Tschüss. Tanja war gerade dran. Jetzt habe ich was im Auge. Ah, jetzt geht's. Und jetzt kommt der Thomas. Und Thomas ist 18 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja, Thomas. Hallo, Domian. Thomas, geh bitte ganz nah ans Telefon. Ja, mach ich. Damit ich alles höre. Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, aber ich habe vor knapp 2 Monaten schon mal angerufen. Oh, das heißen so viele Leute Thomas. Du musst mir was zu deinem Thema sagen. Ja, das war heimliche Vorlieben. Das ist schon mal ganz interessant, ja. Ja. Welche war das? Das war die Geschichte mit meiner Freundin, mit der ich jetzt knapp 2 Jahre zusammen war. Ja. Und wo ich halt nach dem Sport unter der Dusche war und halt bei dem Mann eine Erektion bekommen habe. Ich weiß. Ja, und jetzt wollte ich halt nur mal mich nochmal melden, um zu sagen, dass ich jetzt vor 2 Wochen mit meiner Freundin Schluss gemacht habe. Also nochmal zu dir vorgestellt. Du warst damals, wie gesagt, 2 Jahre, wie du gerade gesagt hast, 2 Jahre mit deiner Freundin zusammen und du hast nach einer Sportaktivität unter der Dusche eine Erektion bekommen, nachdem du einen mehr oder weniger attraktiven Mann gesehen hast, nackt. Ja, genau. So war's, ne? Und das hat dich damals schon etwas irritiert, ne? Und ja. Du warst relativ durch den Wind, würde ich sagen. Ja, das war Weil du das nicht einordnen konntest, warum und wieso. Ja, genau. So, und jetzt bist du getrennt von deiner Freundin? Ja, seit knapp 2 Wochen, ungefähr 2 Wochen, ja. Warum? Ja, ich weiß nicht, irgendwie war es halt nicht mehr so zwischen uns. Die Liebe war nicht mehr da und dann hat es auch keinen Sinn mehr gehabt. Hat das jetzt mit diesem Eindruck und mit diesem Erlebnis irgendetwas zu tun? Ja, natürlich. Inwiefern? Ja, dass ich vor ungefähr 1,5 Wochen meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Ehrlich? Ja. Das geht aber sehr schnell bei dir. Also Glückwunsch, Gratulation. Ja, der sitzt gerade gegenüber von mir und guckt mich mit großen Augen an. Das heißt, du bist quasi dadurch so in deine Coming-out-Phase gekommen. Ja. Würdest du dich als schwul bezeichnen oder als bisexuell? Ich würde bis jetzt eher mal sagen, als bisexuell. Jetzt bist du mit 18 Jahren zum ersten Mal mit einem Mann zusammen? Ja. Und wie ist es? Och, also es ist eigentlich genauso wie mit einer Frau, finde ich. So. Naja, also wahrscheinlich doch jetzt erstmal für dich noch ungewöhnlicher und aufregender, oder? Ja. Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Ja, das war ungefähr 1,5 Wochen halt. Ich war in der Kneipe. Ich habe meinen 18. Geburtstag noch gefeiert mit ein paar Kollegen. Dann sind wir halt schon nach Hause gegangen. Hatte ich keine Lust, bin ich noch da geblieben. Ja, und dann kam er halt. Dann haben wir erstmal ein bisschen geredet. Hat erst mal so Trinken auszugeben. Hat er mich halt gefragt, ob ich noch Bock hätte, mit ihm nach Hause zu kommen. Wir noch ein bisschen reden und so. Ich so, klar, kein Thema. Sind wir zu ihm gefahren. Ja, und sind wir zu ihm und sind näher gekommen. Hat er denn schon länger schwul gelebt vorher? Ja, eher seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Wie ist denn das jetzt für dich, wenn man bisher heterosexuell gelebt hat und auch so ein Eigenverständnis hatte, ich bin heterosexuell, und nun ist alles ganz anders. Wie was für ein Gefühl hast du für dich selbst? Ja, also die ersten 2-3 Tage war schon ein bisschen komisch, nur ich, jetzt sage ich mir, das ist eigentlich wie eine Frau. Im Endeffekt. Wie ist das so in deinem Umfeld? Das ist doch auch ganz seltsam, wenn plötzlich die Freunde mitkriegen, Mensch, der Thomas, der ist schwul oder hat einen Mann und keine Freundin mehr. Also das haben sie zumindest noch nicht festgestellt. Ach, das heißt, nur meine Schwester, die macht irgendwie auf und zu mal so Andeutungen. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie raus hat, ich weiß es nicht. Schämst du dich, deine Schwester das dann zu sagen? meiner Schwester offen zu sagen, ja, aber wenn sie es irgendwie von selber rauskriegt, dann würde ich schon sagen, ja. Mhm. Und was ist mit den Eltern? Nee, meine Eltern wissen das nicht. Das wäre dir aber schon unangenehm, ne? Das wäre mir schon unangenehm. Und so in deinem Freundeskreis, ist das für dich egal? Nee, da weiß es eigentlich noch keiner, Aber von der Abstufung her wärst du ja da am ehesten gleichgültig, wenn die es erfahren würden, oder auch noch nicht so? Ja, ich denke, ja, würde ich sagen eigentlich. Mhm. Weil ich denke mal, sie werden da schon von sehr tolerant mit mir umgehen. Mhm. Aber ich meine, Thomas, ich finde schon erstaunlich, wie schnell das für dich selbst jetzt gegangen ist, dass du das so für dich einbaust. Es gibt Leute, die Jahre dafür brauchen, Jahre. Ja. Ich übrigens auch. Ja? Jahre gebraucht, die ich das so für mich dann identitätsmäßig auf die Reihe gekriegt habe. Ja, ich gratuliere dir zu dem Schritt und hoffe, dass deine Umwelt damit wirklich gut umgeht und dass du das peu à peu dann auch rausträgst. Naja, und der Sascha, der wollte auch noch mal kurz mit dir reden. Gut, Thomas, tschüss. Ja, hallo, Domia? Sascha. Ja, hallo. Da hast du einen neuen Freund, der heißt Thomas. Ja, den habe ich. Ist das alles so, wirklich auch so locker, wie er das gerade beschrieben hat? Was mich ein bisschen wundert, dass er das für sich so hinkriegt. Du kriegst es ja nun ganz, ganz hautnah. Ja, ich muss da noch sagen, ich bin schon ein bisschen länger schwul und ich muss denen da halt ein bisschen nachhelfen. Ja. Ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie alt bist du? Ich bin 18,5. 18,5, ja, auch nicht viel älter. Ja, das geht eigentlich. Wie hast du ihn so, was hat dich an ihm so besonders angezogen, als du ihn kennengelernt hast? Boah, sein Aussehen. Mhm. Ja, und ja, es kam halt erst nur nach dem ersten Gespräch. Mhm. Gut, ihr beiden. Ich wünsche euch eine tolle Liebe. Genießt das. Machen wir. Sascha. Und ich muss noch auf die Kostendicker grüßen. Jetzt reicht er mit der Grüßerei heute hier. Tschüss. Ja, und ich. So, jetzt machen wir weiter. Einen großen Sprung von 18 Jahren auf 75 Jahre. Ach, Anna-Maria. Ja, hallo, Jürgen. Ja, Anna-Maria, ich grüße dich herzlich. Ja, guten Abend. Ich bin ja glücklich, dass ich durchkomme. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, folgendes. Ich habe einen Mieter gehabt, eine Mieterin, die hat mit ihrem Freund in der Wohnung 2 Jahre gewohnt und ist ausgezogen und hat uns erstens mal auch einen Parkettboden hinterlassen, wo Urinflecken drin sind. Könnte sein, dass die auch miteinander so verkehrt haben. Wie Tanja gerade. Ja, hatten wir gerade. Und dann kommt hinzu, es sind jetzt durch den Schmutz Speckmaden in der Wohnung. Mm. Und wir haben solche Probleme, das wegzukriegen. Und wir haben eine so super Mieterin wieder bekommen, die nun wir sind alle unglücklich. Wir bekommen das nicht weg. Anna-Maria, erzähl mir mal bitte, wo genau befinden sich diese Speckmaden? In dem Parkett? Die kommen aus den Rillen, also an für sich befinden sich die in der ganzen Wohnung. Also ist das ein Altbau, ne? Vermute ich mal. Nein, Neubau. Neubau. Mhm. Ja, Neubau, ja. Das ist ja gerade das Tolle. Ja, wo sind da im Fußboden Rillen? Meistens ist da Beton? Ja, wir haben jetzt die Leisten wieder aufgemacht und weil wir dauernd gesprüht haben und hatten auch schon 2-mal einen Kammerjäger da und ja, es hat bis jetzt niemand geschafft, die wegzukriegen. Und Speckmaden fliegen auch noch. Wie beschreibt die mal? Wie dick sind die? Kleine Maden. Man denkt, ich glaube, ich habe sogar ein Nebenhaus, geht schon selber welche bei mir auf dem Balkon gefunden. Mhm. Und mein Enkel wohnt auch in dem Haus, wo die Speckmaden sind, in der 2. Etage. Der meint, er hätte auch schon welche gefunden. Und die nisten sich in alle Ecken und Fugen wahrscheinlich, ja, ne? Ja, und vermehren sich auch sehr schnell. Und von was leben die? Ja, wissen wir nicht, ob die von, das weiß ich auch so, nicht. So, jetzt hast du die Vermutung, dass die Vermieterin durch irgendwelche schweinischen Urinstiele... Durch Schmutz. Die hat in der Wohnung 2 Jahre nicht einmal geputzt. Das ist ja unglaublich. Ja, das gibt es ja. Ja, ja. Und wahrscheinlich, wenn sie nach außen ging, hat sie sich schick gemacht, was? Vorne hui und hinten vorne. Ja, so kann ich nicht sagen. Und du bist die Hausbesitzerin? Ich bin die Hausbesitzerin. Und das war dir vorher nicht so aufgefallen, als du sie... Man guckt sich die Mieter doch an, bevor man den Mietvertrag macht. Auch die war mit ihrer Großmutter gekommen und die Großmutter hatte auch noch für sie gut gesagt. Die wurde damals 18 Jahre und das haben wir auch alles schriftlich, aber da reichen ja 3 Kautionen Miete, reichen ja gar nicht aus. Eine kleine Wohnung von 42 Quadratmetern. Die Unkosten, die wir bis jetzt schon gehabt haben. Also ist völlig versaut, die Wohnung. Total versaut. Total verbaut. Ja, ja. Was hat denn eigentlich der Kammerjäger gesagt? Wie wird man Herr über Speckmann? Der kommt morgen wieder und ich habe schon seit einigen Tagen versucht, dich zu erreichen. Mhm. Und bin aber heute glücklicherweise, wie ja. ich gesagt habe, durchgekommen. Ja. Hast du denn jetzt, das habe ich gar nicht mitbekommen, in deiner eigenen Wohnung nicht, auch? Nein, in meiner eigenen Wohnung. Aber du wohnst in dem Haus auch, ne? Ich wohne im Nebenhaus. Im Nebenhaus, aber da hast du keine. Also rübergeflogen sind sie noch nicht zu dir. Doch, da sind zwei, habe ich auf dem Balkon gefunden. Ach, der Enkel wohnt ja auch da, ne? Die habe ich jetzt in so einem Döschen, ja. Ja. Und mein Enkel wohnt über dieser Mieterin und der hat auch oben welche auf dem Balkon gehabt. Ja. Also, wir warnen doch dann alle Leute, die mit solchen Dingen experimentieren, wie Tanja sie gerade erzählt hat, bitte dann aber auch schön putzen danach. Meine ne? ich doch wohl auch, ja. Ja. Ansonsten, was denkst du zu solchen eher ungewöhnlich sexuellen Spielarten? Ich habe mit 75 Jahren, die können tun und lassen, was sie wollen. Ja, solange sie... Ja, der Meinung bin ich. Ja. Ich lebe schon 43 Jahre auch auf Mallorca. Ja. Jetzt wollte ich dir auch noch was Schöneres anbieten. Bist du nicht mal interessiert, eventuell mit der Hella van Zinnen auf Mallorca aufzutreten? Ich lebe an der Playa de Palma. Telefonieren wir gerade nach Mallorca? Rufst du mich von Mallorca aus an? Ich bin jetzt nicht auf Mallorca. Ich bin am Mittwoch von Mallorca zurückgekommen. Ach so, Ich fliege aber am 15. schon wieder hin. Ja. Ich habe da eine Wohnung schon viele Jahre. Ja. Und mache an dem 15., das ist ein Dienstag, meinen 479. Flug nach Mallorca. Das ist ein Ding. In 43 Jahren. Das muss ja gefeiert werden. Ja, ich fahre mir mal wegen meinem Geburtstag darüber. Ja. Und möchte da feiern. Hab auch dann Leute, die da um mich stehen. Ja. Also mittlerweile sehr viele Bekannte und hab einen heißen Draht zu all den Lokalen, die da so sind an der Playa de Palma. Ja, also ist natürlich ein sehr pfiffiger Vorschlag, dass Hella von Sinnen ja. und Jürgen Domian in Mallorca mal auftreten und dort lesen. Ne? Ja, das wäre natürlich eine tolle Sache, wo so viele Deutsche da sind. Ja, ja. Ich würde sagen, wir sind mal in Kontakt. Ich rufe dich nochmal an und wir rufen dich nochmal an und besprechen die Sache mal, reden die Sache mal durch. Würde mich sehr interessieren. Und dann würden wir beide uns auch kennenlernen. Das wäre doch toll. Ja, wäre toll. Ja. Wäre toll, ja. Mhm. Also wir hoffen, dass die Speckmaden bald, dass denen der Gar ausgemacht wird. Ja, vielleicht hört das auch einer. Ja. Das ist vielleicht meine Bitte und mein Wunsch, nicht, dass vielleicht auch jemand das hört und dass der vielleicht anruft jetzt unter eurer Nummer. Also was man da gezielt tun kann, meinst du? Ja, arrangieren wir. Also vielleicht in der Sendung noch, sonst stellen wir den Draht zu dir her. Sonst finde ich deine Sendung toll. Und obendrein möchte ich dir sagen, nimm dich in Nacht da vor der Warnung, die du da gehabt hast. Nee, da habe ich mir an dem Abend habe ich schon versucht anzurufen. Ja. Ja. Anne-Maria, wir sind in Kontakt und vielleicht sehen wir uns auf Mallorca irgendwann. Ja, das wäre toll, ja. Das wäre toll, alles Gute. Hier grüßt der Hella bei mir wohnen. Ich habe eine tolle Wohnung. Hier grüßen wir einfach jetzt mal ganz herzlich nach Mallorca. Ich weiß, dass wir viele Zuschauer dort haben. Ja, ja. Das weiß ich wirklich. Ja, das habe ich schon oft mitbekommen. Mhm. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Anne-Maria. Ja, alles Tschüss. Gute. Tschüss. 1.35 Uhr und 10 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 26 Sekunden. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian, der Telefon-Talkshow, die es jede Nacht gibt zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, außer samstags und sonntags. Und bei dieser Telefon-Talkshow kann man heute ganz einfach anrufen, wenn man sich unterhalten will, wenn man sich mit mir unterhalten will, wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, über Speckmaden vielleicht oder über Urinspiele oder über was auch immer. Dann ruft an unter 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer. Die Faxnummer 0800 5678 110. Natascha, 23 Jahre alt. Hallo, Domian. Hallo, Natascha. Ich rufe dich zum folgenden Thema an, die grauenvollste Nacht meines Lebens. Die grauenvollste Nacht deines Lebens? Ja. Wann war die? Die war am 31. März letztes Jahr. 31. März letzten Jahres. Mhm. Was ist da passiert? Tja, ich war bei meinem verheirateten Freund und wir haben miteinander geschlafen. Auf einmal habe ich fürchterliche Schmerzen gehabt. Und ich habe gewusst, ich habe am rechten Eierstock einen Tumor bzw. eine mit Blut gefüllte Zyste. Das wusstest du vorher? Ja, das wusste ich vorher. Mhm. Das wusste auch er. Mhm. Nur dachte ich halt leider Gottes in falscher Annahme, dass er damit etwas anders umgehen würde, als er es dann tat. Was hat er gemacht? Wir haben miteinander geschlafen und er war, also ohne jetzt zu übertreiben, als vorsichtig. Und auf einmal habe ich fürchterliche Schmerzen gehabt, nachdem ich aufgestanden bin. Mhm. Ich bin dann in die Küche, wollte ihm einen Kaffee machen und bin so richtig schön filmreif am Kühlschrank runtergerutscht. Mhm. Schneeball. Mhm. Dann bin ich ins Wohnzimmer und habe zu ihm gesagt, würdest du dir bitte deinen Kaffee selbst machen? Habe mich aufs Sofa gelegt und die Schmerzen wurden immer schlimmer anstatt besser. Mhm. Er hat mich dann angefangen, was überhaupt los ist. Und dann habe ich ihm gesagt, hör zu, ich habe grauenhafte Schmerzen und ich will, dass du mich jetzt bitte ins Krankenhaus fährst, beziehungsweise in die Ortschaft runter, damit wir einen Krankenwagen anrufen können und ich ins Krankenhaus komme. Mhm. Ich habe dann so gut wie es ging meine Sachen zusammengepackt, habe mich angezogen. Er hat in der Wohnung mehr oder weniger abgehaust, wieso und weshalb, weil er muss in 4 Stunden aufstehen. Hat mich aber dann doch runtergefahren in die Ortschaft. Mhm. Da habe ich dann versucht, einen Krankenwagen zu kriegen, bloß wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich die Vorwahl vorwählen muss. Ja. Vor der berühmten 19222. Und dann hab ich zu ihm gesagt, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist irgendwie Polizei oder was anrufen, dass die einen Krankenwagen bekommen. Und dann meint er schlicht und einfach zu mir, du weißt genau, dass das nicht geht, dann kommt die Militärpolizei und Ärger und dieses und jenes und die fragen dann, wieso du da warst und was überhaupt passiert ist. Militärpolizei? Weil er verheiratet ist und in den Vereinigten Staaten im Militär gilt Ehebruch immer noch als Verbrechen. Das wird bestraft und zwar teilweise mit Gefängnis. Aber er hätte doch die deutsche Polizei anrufen können. Ja klar, aber in dem Moment, wo er Amerikaner in irgendwas verworren ist, kommt sofort die Militärpolizei, vor allem wenn es bei so einem riesengroßen Stützpunkt ist und jemand ins Krankenhaus kommt. Ja, bist du denn ins Krankenhaus gekommen? Ja, ich bin ins Krankenhaus gekommen. Ich habe dann zu ihm gesagt, hör zu, dann fahre ich bitte wenigstens nach Amberg ins Krankenhaus. Mhm. Und wir sind dann auch nach Amberg gefahren. Auf der Fahrt hat er mehrmals zu mir gesagt, ich soll doch bitte die Klappe halten, ich werde zu laut, weil ich vor Schmerzen geschrien habe in dem Auto. Mhm. Gut, dann sind wir nach Amberg gekommen. Ich habe eine Tankstelle gesehen und habe gesagt, er soll bitte sofort an der Tankstelle halten, reingehen und denen sagen, die sollen einen Krankenwagen rufen. Mhm. Nur der Gute ist eben wieder, nehme ich an, aus Angst vor Unannehmlichkeiten nicht in die Tankstelle gegangen. Ich habe halb auf alle 4 in die Tankstelle krabbeln dürfen, habe denen klar machen dürfen, dass wir einen Krankenwagen brauchen, und zwar ziemlich schnell. Mhm. Der Tankwart hat dann erst einmal ziemlich dumm geschaut, hat aber gesehen, dass es dann doch ernst ist und hat einen Krankenwagen gerufen. Ich habe mich wieder ins Auto gesetzt, bis der Krankenwagen kam. Und mein lieber guter Freund hat Motorenöl nachgefüllt. Motorenöl? Ja, das war, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich hocke da in dem Auto, konnte fast nicht mehr schnaufen vor Schmerzen. Und er macht die Motorhaube auf und füllt Motorenöl nach. Gut, der Krankenwagen kam, die haben uns sofort einen Notarzt noch mit angerufen, dass der auch kommt. Die haben mich an Infusionen angeschlossen und der Himmel weiß was noch alles. Mhm. Ja. Du warst dann irgendwann im Krankenhaus. Was hat man für eine Diagnose gestellt? Die haben mich dann untersucht. Die Diagnose konnten sie ja so nicht unbedingt stellen. Die haben nur frei auf dem Ultraschall freie Flüssigkeit im Bauchraum gesehen. Mhm. Wussten aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob es Wasser oder Blut ist. Und ich habe zu dem Arzt gesagt, guter Mann, mein Bauch ist wahnsinnig angeschwollen. Ich habe normalerweise Kassur im Bauch beieinander. Mhm. Was kam denn dann endgültig als Diagnose raus? Na, der Arzt, der mich untersucht hat, den Chefarzt angerufen, der hat dann versucht, mich zu untersuchen. Und dann hat der sofort im OP angerufen, auflegen. Ich soll also sofort im OP runtergefahren worden. Also du bist operiert worden? Ja, ich bin sofort operiert worden. Also das muss man sich mal vorstellen, du bist dann in der Nacht noch operiert worden? Ja, die haben mir einen halben Liter Blut aus dem Bauch gepumpt. Mhm. Also wenn ich nicht ins Krankenhaus gegangen wäre, weil ein Blutgefäß verletzt worden ist. Wärst du unter Umständen gestorben? Ich wäre hundertprozentig gestorben, So, dann hast du aber da einen tollen Freund gehabt. Ich hoffe, die Formulierung ist richtig. Gehabt. Leider ist die Formulierung nicht ganz richtig. Ah, du hast... Was heißt leider? Gut, sagen wir mal so, sei Frau, ist dann kurz drauf kommen nach Deutschland rüber, mit den Kindern. Und seitdem ist zwar sexuell nichts mehr zwischen uns passiert, aber es passiert emotional wahnsinnig viel. Mhm. Also, das war die grauenhafteste Nacht deines Lebens, was wir alle nachvollziehen können, nach dem, was du erzählt hast. Ist er denn zumindest in der Nacht dann bei dir geblieben, während der Operation? Nee, das ist es ja. Der ist ja nicht einmal mit nach Ambach ins Krankenhaus gefahren. Ist nicht mit ins Krankenhaus gefahren? Nee. Wann hat er dich denn im Krankenhaus mal besucht, die nächsten Tage? Der war 10 Minuten da, um meine Schlüssel abzuliefern für die Wohnung, in der ich wohne, also normalerweise wohne. Und wie lange hat es dann wieder gedauert, bis er dich dann wieder mal gesehen hat? Der war dann 10 Tage später, ist er runtergekommen in die Stadt, in der ich wohne. Er ist auch runtergekommen für eine halbe Stunde oder so. Wie lange lagst du im Krankenhaus? Ich war 3,5, 4 Tage war ich im Krankenhaus. Und nachdem es in einer anderen Stadt war. Und heute passiert immer noch emotional viel. Das können wir jetzt nicht mehr ergründen. Ist eigentlich nicht so nachvollziehbar. Aber manchmal ist das so in Liebesangelegenheiten, dass man sich völlig bekloppt verhält. Ne? Irgendwo vielleicht schon, ja. Natascha, auf jeden Fall gut, dass du da über die Runden gekommen bist und dass in letzter Sekunde was unternommen worden ist. Ja, das einzige Problem, das ich seitdem irgendwie habe, ist, ich möchte nicht unbedingt sagen, ein Horror vor Sex, sondern eher schon totale Ablehnung dagegen. Also es ist nicht unbedingt Angst, sondern es passiert einfach überhaupt nichts mehr. Jetzt haben wir sehr lange über diese Nacht geredet und wir können das jetzt nicht nochmal vertiefen. Ich würde dir aber gerne anbieten, dass du dich mit meiner Psychologin über dieses Thema vielleicht noch ein bisschen unterhältst. Magst du? Ja, warum nicht? Ja, dann leg mal auf und die Petra, das ist Petra heute Nacht, die ruft dich gleich nochmal an, Natascha. Mhm. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ulf, 24 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja, Herr Domian. Ulf. Mein Thema ist heute, weil ihr ja die Urinnacht heute habt. Ja. Naja, also so ist es nur noch nicht, aber ja, dein Thema ist auch Urin? Ja, Urin als hauseigene Apotheke. Urin als hauseigene Apotheke. Richtig. Das heißt, du trinkst deinen Urin? Ja, trinken würde ich jetzt nicht direkt sagen. Also die Überwindung habe ich über mich selbst noch nicht hinweggebracht, aber... Ich bin vor 3 Jahren auf den Trichter durch meine Mutter ein bisschen gekommen. Mhm. Also meine Mutter hatte damals eine sehr schwere Krankheit mit Kropf. Mhm. Sie hatte also hier wahnsinnige Probleme, ist damals auch zum Arzt gegangen und hat so und so viele Medikamente verschrieben bekommen, von Cortison angefangen mit diesen Dingen, hat alles nichts gebracht. Und sie ist damals eigentlich mehr oder weniger durch die Literatur, wo es heute also auch sehr gute Literatur darüber gibt, draufgekommen, es mal mit Urin zu probieren. Was hat sie denn mit Urin probiert? Sie hat Urin getrunken, um die Schwellung vom Kopf wegzukriegen. War aber mehr oder weniger erst nach der Operation. Also sie hatte wahnsinnige Schwierigkeiten. Die Ärzte haben ihr damals die Stimmbänder angekratzt. Mhm. Sie hatte fast die Stimme damals verloren. Mhm. Und die Nachbehandlung, da lag es eigentlich dann sehr schwer darin, dass das nicht mal richtig ausgeheilt ist. Und jetzt hat sie Urin getrunken und hat es ihr geholfen? Die Schulmedizin hat damals zwar gesagt, das kann nicht helfen, also das ist absolut ein Unding, sowas überhaupt zu tun oder auch in Büchern zu verbreiten. Sie hat es dann zuerst 3 Monate mit normaler Medizin weiterprobiert, das hat sich überhaupt nichts getan, also die Stimme war mehr ein Krächzen, man konnte also auch sehr leise, man konnte das gar nicht verstehen. Und nach 2 Wochen Urinbehandlung war das alles weg. Wie hat sie das denn gemacht? Hat sie ein Glas getrunken? Hat sie gegurgelt damit oder wie? Es gibt verschiedene Formen. Also man sagt immer, also der Mann, wo das Buch geschrieben hat, der Autor, er sagt also, der Morgenurin ist eigentlich der reinste Urin, wo es überhaupt gibt. Mhm. Also wenn man den morgens abfüllt und dann, wenn er, also entweder sofort trinken oder gurgeln, je nachdem für was für ein Gebrauch. Also man kann es eigentlich für alles nehmen. Wie hat deine Mutter das denn gemacht? Sie hat es getrunken, also sie hat den Morgenurin dann genommen. Immer ein Glas, oder wie viel? Immer, jetzt was halt gekommen ist, ne? Ja. Sozusagen. Naja, ein Glas schafft man ja morgens. Ja, meistens. Ungefähr, ja. Hast du es denn für dich auch schon mal anwenden können? Also ich bin damals gekommen, ich hatte höllische Schmerzen, was Halsweh anbelangt. Also ich hatte schon Schwierigkeiten mit meinen Mandeln, dass ich also öfters eine Angina hatte oder solche Dinge. Dann hast du gegurgelt und zwar weg. Sofort. Ehrlich. Eine Minute später. Ich muss jetzt ein Geheimnis verraten. Als das damals so hochkochte, vor ein paar Jahren, mittlerweile ist das ja schon ein relativ altes Thema wieder, eine Weile haben ja alle darüber gesprochen, Eigenurin, da habe ich gedacht, das musst du auch mal machen. Ja. Da habe ich es tatsächlich auch getan. Mhm. Ich habe dann morgens, bin ich auf die Toilette gegangen mit einem Glas und habe da reingestrudelt. Ja. Ah, und habe das getrunken, was mir sehr unangenehm war, was sehr eklig war. Ich fand es eklig. Viel Überwindung, ich weiß. Ja, sehr viel Überwindung. Ja, ich habe es einfach nur mal so getestet. Und dann habe ich das war mir unangenehm. Dann habe ich abgewartet, bis ich mal eine Erkältung hatte, eben auch Halsschmerzen, wie du gerade beschrieben hast. Und habe, weil ich gelesen hatte, dass gerade bei Halsentzündungen, Halsvereiterungen das enorm gut wirken soll, wie ein Jäcker mit meinem Urin gegurgelt. Und weißt du, was dabei rausgekommen ist? Nichts. Ich musste dann doch zum Halsarzt gehen und mir ein ordentliches Medikament verschreiben lassen. Also der Urin hat mir nicht geholfen. Aber ich glaube schon, dass es sicher bei Menschen hilft. Aber jeder funktioniert auch anders. Und es hängt sicher auch damit zusammen, wie man zu solchen Dingen steht und ob man auch dran glaubt. Ich denke, es hat sehr viel mit dem Selbstvertrauen in diesen Dingen zu tun. Und ich denke auch, also es soll jetzt nicht heißen, dass Urin alles heilen kann. Das ist Darf man überhaupt nicht den Leuten suggerieren. Überhaupt nicht. Es gibt bestimmt, also es soll jetzt nicht heißen, wenn einer wirklich eine schwere Angina hat, dass er dann nicht mal zum Arzt gehen soll. Aber du stehst dem Ganzen relativ positiv gegenüber, das will ich dir ja gar nicht ausquatschen. Wenn du die Erfahrung gemacht hast, ist es ja völlig in Ordnung. Und irgendwann wirst du auch dein erstes Schnapsgläschen Eigenurin sicher mal trinken. Natürlich. Also ich muss dazu sagen, ich behandle es mittlerweile eigentlich gegen alles. Also ich spiele auch selber viel Fußball und ich weiß, was ich für Probleme damals gemacht hatte, wenn ich eine Bänderdehnung dann hatte oder so und hatte starke Schwellungen. Also Urinläppchen drauf und dann war's gut. Die Schulmedizin sagt Mobilator, solche Dinge. Ja. Ich mache mittlerweile einen Urinumschlag und es. Und es ist billiger, ne? Es ist wesentlich billiger, muss man dazu sagen. Ulf, danke für deinen Anruf. Nichts zu danken. Tschüss. Tschüss. Dirk, 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen, was ist dein Thema? Ich wollte nochmal an das Thema von letzten Donnerstag anknüpfen, und zwar heiße Nächte. Heiße Nächte? Ja. Gerne. Du warst so versessen darauf, mit jemandem zu sprechen, der eine heiße Nacht hatte, die aber wiederum eigentlich von der Temperatur her sehr kalt war. Zum Beispiel, ja, das habe ich so als Beispiel genannt. Ja. Ja. Jetzt erzählst du uns von einem Erlebnis in Lappland, oder wie? Nein, nicht in Lappland. Ist in der Nähe vom Münsterland. In der Nähe vom Münsterland. Mhm. Ja, aber ja gut, es war halt letztes Jahr im Januar und ich bin mit meiner Freundin von einer Party zurückgegangen und wir hatten beide auch schon ein bisschen was getrunken. Ja. Und auf dem Rückweg haben wir dann halt gemerkt, dass wir doch recht geil aufeinander wurden. Ja. Und dann irgendwann überkam es uns dann und dann haben wir auf einem Gehweg miteinander geschlafen. Lag Schnee? Nein, es lag kein Schnee. Nee, aber wie kalt war es denn? Oh, ich glaube so -2 Grad. Ist schon ungemütlich, ne? Ja, doch, es war sehr kalt. Dirk, auf einem Gehweg? Ja, auf einem Gehweg. Habt ihr beiden euch hingelegt? Ja. Aber ich hoffe noch angezogen. Nur die Hose so ein bisschen an den entsprechenden Stellen geöffnet. Ja, doch. Ja. Und wie lange dauerte dann dieser Koitus auf dem Gehweg bei -2 Grad? Ich würde mal sagen so 5 Minuten. Doch, so lange lang. Ja, doch. Und du warst auch voll funktionsfähig, obwohl es so kalt war? Ja, ich war voll funktionsfähig. Ich meine, das ist natürlich so ein Schmankerl, den man mal so erlebt, aber war das wirklich eine richtig heiße Szene und heiße Nacht für dich? Also doch, ich fand es sehr geil. Ja? Ja. Warum? Weil es draußen war, weil es kalt war oder warum? Ja, es war halt, weil es halt draußen war und dieser Gehweg ist halt an einer noch recht stark befahrenen Straße, auch nachts. Mhm. Und es war halt, weil... War es der Thrill auch eventuell, dass da jemand hätte vorbeikommen können? Ja, doch, der Thrill war auch dabei. Also doch, würde ich sagen, ziemlich stark. Aber es waren da keine Häuser? Ja, so im Umkreis von 50, 100 Metern dann doch wieder. Mhm, aber genau an der Stelle, wo ihr es getan habt, stand kein Haus. Es hätte aber ein Auto kommen können. Ja, genau. Ja, es kam aber kein Auto. Nein, definitiv es kam kein Auto. Nein. Und halt kurz nachdem wir fertig waren, wir hatten uns wieder angezogen, sind dann vielleicht so 10 Meter weitergegangen, kam uns dann auf dem Gehweg doch auch ein Fußgänger mit seinem Hund entgegen. Ach. Und der hat uns aber nicht gesehen, wir waren schneller. Ja, das ist natürlich ein schönes Erlebnis, ne? Ja, doch, es war sehr schön. Hat dich das denn jetzt animiert, ab und zu nochmal auf Gehwegen mit Frauen zu schlafen, nachts? Bis jetzt haben wir das leider noch nicht wiederholt. Könntet ihr aber mal, ne? Jetzt vielleicht in so einer schönen Sommernacht, dann könntet ihr euch auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, doch. Dann werden aus 5 Minuten schnell 15 Minuten. Und ja, ihr habt die Chance, dass vielleicht sogar ein Auto vorbeikommt. Eine heiße Nacht im kalten Münsterland. Ja. Auf dem Gehweg. Das war Dirks Geschichte von heißen, zum Thema heiße Nächte. Ja, und dann noch Kompliment an deine Sendung und mach weiter so. Dankeschön, Dirk. Tschüss. Tschüss. Jan ist dran und Jan ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo, Jürgen. Ja. Hier ist der Jan. Hier ist der Jürgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Frau hat seit vorhin Jahr eine Frau. Deine Frau hat seit vorigem Jahr eine Frau? Ja. Ihr seid verheiratet? Immer noch. Immer noch. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Seit 4,5 Jahren. Also wir hatten gerade einen 5. Hochzeitstag, aber seit einer gewissen Zeit kann man das ja nicht mehr ganz zählen. Lebt ihr noch zusammen in einer Wohnung? Seit Dezember nicht mehr. Seit Dezember nicht mehr. Und sie ist jetzt ganz lesbisch geworden? Genau, das weiß man nicht. Also sie persönlich hat mir nie darüber was Konkretes gesagt, aber von vielen Freunden oder einigen Bekannten aus dem längeren Familienkreis ist die Sache eben hochgekommen. Ihr habt nie richtig, ihr beiden darüber geredet? Nee, und das ist eben das Problem. Und das ist eigentlich überhaupt das Problem, weil ich es jetzt im engeren Freundeskreis auch wieder habe, dass sich Pärchen irgendwie trennen und keiner redet eigentlich mit dem anderen darüber. Und das ist eigentlich das Riesenproblem. Man kann es eigentlich gar nicht glauben. Wie hat das denn überhaupt angefangen mit der Frau? Angefangen hat es, meine Frau war 3 Jahre zu Hause nach dem Babyjahr und hat dann angefangen zu arbeiten, weil ihr die Decke auf den Kopf gefallen ist. Hat angefangen in einer Firma, so ein Sicherheitsunternehmen als Fahrerin, hat da eine Arbeitskollegin kennengelernt und wir kamen auf das Thema Urlaub zu sprechen. Und da wir viel zu tun hatten, haben großes Haus bezogen und so weiter, habe ich gesagt, fahr mal alleine mit dem Kind. Und die Freundin hat sie eingeladen, die sind dann zu der Schwester von der Freundin an der Ostsee gefahren. Da hast du dir gar nichts bei gedacht wahrscheinlich, ne? Überhaupt nicht. Ja, die Frau arbeiten, die waren da eine Woche, hatten viel Spaß und nach 14 Tagen hat dann meine Frau gesagt, die Freundin hat finanzielle Probleme und ob sie nicht einziehen kann bei uns, weil wir hatten noch Platz. Ja. Sie ist eingezogen und 3 Wochen später hat meine Frau gesagt, sie würde sich scheiden lassen. Nach 3 Wochen schon? Ja. Hast du denn während dieser 3 Wochen mitbekommen, dass da was läuft? Überhaupt nicht. Ich war unterwegs und auch am Wochenende vor allem eine gute Freundin und kam mir wirklich überhaupt nicht dabei gedacht. Als sie dann nach 3 Wochen gesagt hat, ich will mich scheiden lassen, hat sie denn gesagt, warum? Nein. Da hat sie auch nicht. Ach, sie hat gesagt, dein Charakter ist nicht mehr so und überhaupt. Und aber nie konkret da und darum geht es. Ich dachte zumindest, dass das Faktum, dass das schon mal besprochen worden wäre. Nee, nicht mal heute das. Nicht. Und du hast jetzt von anderen Leuten erfahren, dass die beiden Frauen was miteinander haben? Naja, erfahren ist oft zu viel, aber ich meine, man sieht ja ein bisschen was und wir haben ja immer noch relativ guten Kontakt. Ich sag mal, wir haben nie einen Krieg gehabt oder sowas, weil ich mir immer gesagt habe, wenn da jetzt ein neuer Typ gekommen wäre, dagegen hätte man kämpfen können oder müssen. Aber bei einer Frau habe ich mir gedacht, wenn es eben so ist, dann ist es so. Ja, und mit einem gewissen Abstand bin ich jetzt mittlerweile auch froh, weil sich auch in so einer Beziehung zwar Sachen aufbauen und es ist immer wieder ein Problem, man redet viel zu wenig. Da sind eben Sachen, wo man jetzt nach einem fast 3/4 Jahr Abstand sagt, eigentlich ist es gut so. Wäre es dir denn lieber, Jan, wenn sie jetzt nochmal zu dir käme und sagen würde, pass auf, Jan, ich will dir mal richtig klar Tisch machen. Ich habe mich damals in die Frau so verliebt und das war der Hauptgrund, weswegen ich auf Abstand gegangen bin zu dir. Wäre dir das dir angenehmer jetzt? Täte dir das besser? Besser nicht. Ich meine, ich lebe schon mit diesem Gedanken. Also ich habe damit auch jetzt kein Problem mehr. Also ich finde, das wäre natürlich die korrekte Verhaltensweise das von ihr. Weil so hat sie dich ja offensichtlich zumindest teilweise belogen oder vielleicht sogar ganz belogen. Ja. Und du stehst da wie ein begossener Pudel. Ne? Ja. Der war auch sehr hart natürlich, wenn es wirklich aus der Kalten so. Ja. Aber wie gesagt, ich kann mit der Sache mittlerweile umgehen. Aber das Problem ist, weil ich es auch überall merke an allen Ecken, dass eben die Leute und auch heute schon in deiner Sendung eben die Frau mit dem 30-jährigen Mann, der nicht mehr mit ihr schläft, es wird über nichts gesprochen. Und das ist eben das Schlimme heutzutage. Ja, dass immer alles im Raum stehen bleibt und jeder weiß eigentlich, woran er ist. Da merke ich ja nur auch hier, wenn die Leute mir Sachen erzählen, dann ich frage so ein bisschen nach und die sagen dann, ich weiß es nicht. Ich sage, dann frag ihn doch oder sag's doch mal. Ne? Und das ist überhaupt das Schlimme. Ja, man kann wirklich, also ich glaube, 50% aller Beziehungen, die auseinandergehen, müssen nicht auseinandergehen, wenn die Leute miteinander reden würden. Ja, das sind so viele Sachen, die wirklich eigentlich so banal sind. Das heißt, wenn darüber gesprochen wäre, wäre halb so wild. Mhm. Du hast gerade die Andeutung gemacht, dass ihr da gemeinsam ein Haus auch, habt ihr das gekauft? Oder? Nee, gemietet. Gemietet, achso. Mhm. Also dann geht es ja noch. Ich dachte, ihr hättet es zusammen gekauft und hättet jetzt finanziell auch Probleme, das auseinander zu dividieren alles. Das, nee, das ist nicht das Problem. Das nicht, mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn du, besuchst du sie ab und zu noch, fährst du da mal? Ja, wir haben eine Tochter und dort bin ich ja relativ oft da. Mhm. Was ist das für ein Gefühl dann, wenn die Frau ist ja auch noch da, ne? Deine Konkurrentin quasi, deine, ihre Freundin. Ich habe, ja, ist okay, sag mal. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich habe kein Groll gegen meine Frau, weil ich habe auch mit Leuten mich unterhalten oder beziehungsweise auch mit anderen Frauen, die wesentlich älter waren als ich, habe ich gefragt, wie passiert sowas oder was geht in Frauen vor, beziehungsweise haben mir die erzählt, wenn deine Frau der Meinung ist, sie muss ihr Leben ändern, dann lass sie. Ja, hatte deine Frau vorher schon mal Ambitionen zu Frauen? Also ich sag mal, von einigen guten Freunden, die hatten immer so eine Idee, das macht manchmal so den Eindruck, aber als Ehemann man das überhaupt nicht war. Aber sie hat dir nie irgendwas erzählt? Und noch in meinem Beisein habe ich nie, weg nie auf die Idee. Mhm. Wie war denn so euer, euer Erotikleben, euer Sexualleben? War das? Das war wie bei den meisten oder Leuten, die 7 Jahre miteinander zusammen sind, war okay, es war oft schön, es war auch oft normal oder ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber auch, sag mal, ja. Halt ganz, ganz gewöhnlich. Durchschnittlich halt. Genau, ja. Aber nie irgendwie, dass ich jetzt einen Grund gehabt hätte, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Mhm. Also ich habe jetzt deinen Aufruf so aufgefasst, dass aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, dass du so ein Plädoyer nochmal loslassen wolltest, hier auch in der Sendung, dass man einfach auch ehrlicher miteinander umgeht und die Schnauze aufmachen soll. Genau. Ne? Einfach auch mal die Fakten auf den Tisch legt. Und wenn die Frau das Schnitzel brät, was ihm eigentlich nicht so schmeckt, wie es eigentlich schmecken soll, und sagen, ich möchte das lieber so essen, auch diese kleinen Punkte sollten besprochen werden. Dieses birgt die Chance in sich, dass man wieder zueinander findet, wenn man wirklich alles sagt. Man muss sich eigentlich immer ganz viel sagen. Genau. Ne? Oder es birgt auch die Chance, dass man erkennt, wir sind nicht voneinander geschaffen. Genau. Ja, also reden miteinander. Jan, alles Gute. Dir ebenfalls und deine Talkshow ist wohl die beste in deutschen Fernsehen. Oh, das war ein tolles Kompliment zum Schluss. Alles klar. Tschüss, Jan. Noch. Tschüss. Tschüssi. So, meine Lieben, ich kriege gerade eine Nachricht auf meinem Monitor, die mich nicht sehr freut. Euch vielleicht auch nicht. Morgen sind wir mal wieder später dran. 15 Minuten später fangen wir im Fernsehen an. Aber wir sind pünktlich, wie sich es gehört, im Radio bei 1 Live um 1 Uhr. Also 1 Uhr Radio 1 Live und um 1.15 Uhr im WDR-Fernsehen. Unser Thema morgen heißt Meine dunkelste Seite. Da bin ich ja gespannt auf das, was ihr mir da offenbaren werdet. Meine dunkelste Seite. Thema morgen bei Domian, 1 Uhr Radio 1 Live, 1.15 Uhr wieder erfahren sind. Ich wünsche euch eine schöne Nacht.